Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Es gibt Fragen in der Physik, die sind von so fundamentaler Bedeutung, dass eine Gesellschaft auf einem Planeten bereit ist, sehr, sehr viel Geld dafür auszugeben, um diese Fragen zu beantworten. Und zwar so viel Geld, nur um herauszukriegen, was passiert auf der untersten, auf der kleinsten erreichbaren Ebene der Wirklichkeit eigentlich wirklich. Es geht um die entscheidende Frage für uns Physiker, um die entscheidende Frage, warum sind die Dinge so, wie sie sind? Und unter Dinge verstehe ich jetzt mal in dieser Sendung Protonen, Elektronen, Neutronen. Warum haben diese Teilchen die Massen, die sie haben? Ja, lachen Sie nicht. Wir wissen immer noch nicht, warum. Aber wir haben eine Idee. Und diese Idee hängt mit einem Namen zusammen, nämlich mit dem Namen von Peter Higgs. Und er hat vor fast 40 Jahren mal was aufgeschrieben, Peter Higgs. Eine Theorie aufgeschrieben und hat einem Studenten in einem Brief mitgeteilt, ich habe in diesem Sommer etwas völlig Nutzloses entdeckt. Und jetzt werden in den nächsten Monaten zum ersten Mal Experimente laufen, die genau in die Richtung gehen, dieses Nutzlose von damals zu überprüfen, in einem Experiment, was Milliarden Dollar kostet. Am größten Beschleuniger der Welt in der Schweiz wird man versuchen, etwas herauszufinden, nämlich, ob es das gibt, das Higgs-Teilchen. Das Thema der heutigen Sendung ist, was ist ein Higgs-Teilchen? Also Higgs heißt jetzt hier nicht das deutsche Wort für aufstoßen, sondern was ist ein Higgs-Teilchen? Hat was mit dem Namen von Peter Higgs zu tun, dem Erfinder einer Theorie, die außerordentlich interessante Vorhersagen macht und die für uns heutzutage in der Elementarteilchenphysik der heilige Gral ist. Wenn wir das Teilchen finden, dann sind wir einen ganzen Schritt weitergekommen. Warum ist das so schwierig? Nun, offenbar spielt Masse in diesem Universum eine ganz, ganz wichtige Rolle. Wenn alles symmetrisch wäre, wenn alles gleichmäßig verteilt wäre, wenn also Energie sich immer wieder in Teilchen verwandeln würde, die Teilchen sich immer wieder in Energie verwandeln würden, dann wären wir nicht da. Es würde uns nicht geben. Es gibt uns, weil gewisse Asymmetrien offenbar eine Rolle spielen. Da ist die Asymmetrie, dass eben nicht jedes Teilchen sein Antiteilchen im frühen Universum gefunden hat und sich wieder zerstrahlen konnte. Da ist die Asymmetrie da, dass ein Elektron, ein winziges Elektron, das so klein ist, dass wir noch nicht mal genau wissen, wie groß es sein kann, dass sich uns seine wahre Größe verschließt. Dieses Elektron hat die gleiche Ladung, betragsmäßig die gleiche Ladung, wie ein riesengroßes Proton, was fast 2000 Mal schwerer ist als das Elektron. Wie kann sowas sein? Wieso ist ein Neutron ein bisschen schwerer als ein Proton? Was dankenswerterweise so ist, weil das Neutron zerfällt nach 15 Minuten annähernd in den Proton, Elektron und so weiter. Stellen Sie sich mal vor, es wäre umgekehrt. Dann würde es uns nicht geben. Die Atomkerne wären neutral. Ja, dann gäbe es auch keine Elektronen, die um die Atomkerne herumfliegen müssten. Dadurch, dass die Protonen stabil sind, sind die Atome überhaupt nur da. Sonst, wenn die in den Atomkern nur Neutronen stecken würden, würde es uns nicht gehen. Stellen Sie sich mal vor, die Elektronen wären leichter. Wären die Atome instabil. Stellen Sie sich vor, die Elektronen wären schwerer. Wären die Atome kleiner, Bindungsenergien wären höher. Es würde uns nicht gehen. Warum ist die Masse in diesem Universum, in den Teilchen, so unterschiedlich verteilt? Das ist die entscheidende Frage. Gibt es einen Grund dafür? Gibt es einen dahinterliegenden Grund, warum Elementarteilchen eine gewisse Masse haben? Und warum gibt es zum Beispiel masselose Quanten, zum Beispiel Photonen, haben keine Ruhemasse, Ruhemasse null. Die Photonen sind der Überträger der elektromagnetischen Wechselwirkung. Die W- und Z-Bosonen sind sehr schwer, sehr, sehr, sehr schwere Vermittlungsteilchen der elektroschwachen Wechselwirkung. Also der Wechselwirkung, die in den Atomkern dafür sorgt, dass etwas zerfällt. Bei ganz hohen Energien aber gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Photonen, die keine Ruhemasse haben, und den sehr schweren W- und Z-Bosonen, die 90 mal schwerer sind als ein Proton. Wie kommt sowas zustande? Welche Rolle spielt die Masse in diesem Universum? Wenn Sie sich hier angucken, das Wasser, welche Rolle spielen die Kräfte dafür, dass gewisse Moleküle sich ausbilden können? Alles das hängt mit dem Prozess zusammen, den Peter Higgs mit seinem Feld beschrieben hat. Begeben wir uns auf eine Party. Eine Party der Regierungspartei in einem Land. Cocktailgäste stehen nebeneinander, unterhalten sich. Der ganze Raum ist gleichmäßig angefüllt mit Gästen. Allgemeiner Smalltalk überall. Auf einmal, die Tür geht auf der Premierminister erscheint. Er möchte nun diesen Raum durchqueren. Sofort bewegen sich natürlich die Anhänger des Herrn Premierministers auf ihn zu, möchten mit ihm reden. Ja. Er versucht, da durchzukommen. Man löst sich wieder vom Herrn Premierminister, man bleibt in seiner Nähe. Auf jeden Fall wird es für den Herrn Premierminister außerordentlich schwierig, diesen Raum zu durchdringen. Woran liegt es? Es liegt nicht an ihm, es liegt an denjenigen Partygästen, die gerne in seiner Nähe sein wollen. Ja. Nehmen wir an, bei dieser Party käme der Oppositionsführer in den Raum. Nun, man würde sich im Allgemeinen abwenden, der Oppositionsführer könnte mit voller Geschwindigkeit den Raum durchkreuzen und er würde in seiner Bewegung überhaupt nicht eingeschränkt werden. Ein Photon, ein Ruhemasse, ein Teilchen ohne Ruhemasse, ist nach der Higgs-Theorie ein Oppositionsführer, der überhaupt nicht wahrgenommen wird von dem Higgs-Feld, während ein Teilchen, sei es nun ein Elektron, es hat eine gewisse leichte Wechselwirkung mit dem Higgs-Feld, deswegen ist es so leicht. Ein Proton dagegen oder ein Neutron hat eine starke Wechselwirkung mit dem Higgs-Feld. Das heißt, Protonen und Neutronen sind ungefähr so wie der Herr Regierungschef, der da in diesen Raum reinkommt und von seinen Anhängern umkreist wird. Denn seine Geschwindigkeit, sich zu bewegen, ja, seine Trägheit nimmt nämlich zu dadurch, dass er auf einmal umrundet ist von vielen Anhängern und Trägheit hat was mit Masse zu tun. Und so hat man vor einigen Jahren in einem Wettbewerb in Großbritannien auf einem DIN A4-Blatt erklären können, was eigentlich das Higgs-Feld macht. Die britischen Politiker haben nämlich von den Wissenschaftlern gefordert, bitte erklären Sie uns auf einem DIN A4-Blatt, wie das Higgs-Feld funktioniert. Das Higgs-Feld funktioniert so, wie die Regierungspartei reagiert auf den Eintritt des Premierministers in den Raum. Nämlich durch allgemeines, oh, da ist er ja und alle wollen mit ihm reden. Und die mehr um ihn herum sind, umso langsamer kann er sich fortbewegen. Das heißt, seine Trägheit wird immer mehr und mehr zunehmen. Und auf diese Art und Weise, wenn man das übersetzt in die Physik, so bekommen Teilchen Masse durch das Higgs-Feld. Jetzt ist es so, dass in der quantentheoretischen Beschreibung von Feldern gibt es gewisse Erwartungswerte an Energie für die Teilchen. Zum Beispiel beim elektromagnetischen Feld haben wir die Teilchen, wie zum Beispiel das Elektron. Das Elektron ist negativ geladen. Wenn ein Feld und das Elektron hat eine gewisse Masse. Ein 1836 einer Protonenmasse, ist also sehr klein. Das Elektron ist ein Teilchen, das elektromagnetisch wechselwirkt. Kann man spontan Elektronen erzeugen? Jawohl, indem man ein Strahlungsfeld hat, also Photonenfeld hat, das oberhalb einer gewissen Energie liegt. Diese Energie muss doppelt so hoch sein wie die Ruhemasse des Elektrons und dann bekommt man gemäß E gleich M mal C Quadrat Teilchen heraus. Das heißt, es gibt für jedes Feld gibt es einen Erwartungswert. Ja? Einen Erwartungswert für die Masse des Teilchens, wenn das Feld oberhalb einer gewissen Energie ist. So ist es auch für das Higgs-Teilchen. Dieses Higgs-Feld, das nun für die Masse sämtlicher Elementarteilchen verantwortlich ist, soll den gesamten Raum, das gesamte Universum gleichmäßig durchziehen. Überall gleich. Man spricht von einem sogenannten skalaren Feld. Überall nur einfach ein Zahlenwert. Im Gegensatz zu einem vektoriellen Feld, wie zum Beispiel der Strömung von einem Fluss. Denn die Strömung hat ja eine Richtung, nicht nur einen Betrag, also wie schnell der Fluss strömt, sondern auch eine klare Richtung. Das skalare Higgs-Feld ist überall. Das ist hier, das ist da, das ist bei Ihnen zu Hause, überall im Universum an der letzten Kante. Denn das Higgs-Feld ist der symmetrische Zustand im Universum schlechthin. Und den merken wir natürlich erst, den können wir überhaupt erst merken bei einer gewissen Temperatur. Erst ab einer gewissen Temperatur wird das Universum symmetrisch. Die Masse der Teilchen, die wir sehen, das, was wir hier vor uns haben, hier, ja, das alles, was wir da sehen, das ist gebrochene Symmetrie. Das Auftauchen von Masse im Universum ist der Symmetriebruch vom Higgs-Feld herunter zu den einzelnen Wechselwirkungen, die wir sehen. Allerdings muss ich gleich sagen, es ist nicht die Schwerkraftwechselwirkung, die kriegen wir da noch nicht rein, aber wir kriegen die Wechselwirkung rein, die die Kerne zusammenhält, den radioaktiven Zerfall und den Elektromagnetismus. So weit, so gut. Das heißt, wir arbeiten hier mit Vorstellungen, die eigentlich mehr aus dem Bereich der Kunst stammen, ästhetischen Vorstellungen, nämlich der Symmetrie. Das Higgs-Feld ist der symmetrische Zustand des Universums. Ich habe das ja schon mal benutzt, dieses Beispiel, ich mache es nochmal. Nehmen wir an, wir würden innerhalb eines Materials in einer Welt leben, die ferromagnetisch ist. Das heißt, solange die Temperatur nur niedrig genug ist, spüren wir Magnetfelder. Entlang der Magnetfeldlinien können wir uns frei bewegen, senkrecht dazu nicht. Das heißt, wir haben eine klare Orientierung, die Symmetrie ist gebrochen. So zu gehen würde für uns sehr schwer sein, aber rückwärts und vorwärts zu gehen wäre für uns kein Problem. Das Magnetfeld würde auf uns keine Kräfte ausüben. Jetzt wissen wir aus dem Experiment, ferromagnetisches Material verliert seine magnetischen Eigenschaften, wenn das Material erhitzt wird. Man spricht von der sogenannten Curie-Temperatur. Wenn die überschritten wird, ist das Magnetfeld schlagartig weg. Stellen Sie sich mal vor, wir wären magnetische Lebewesen und jetzt würde irgendein Deus ex machina, würde uns von außen das Universum aufheizen. Auf einmal wäre unser Magnetfelder weg. Die Welt wäre symmetrisch. Die verborgene Symmetrie hätte sich aufgetan oberhalb einer gewissen Temperatur. Und so ist es auch mit dem Higgsfeld. Das Higgsfeld ist ein absolut symmetrischer Zustand, der sich natürlich erst oberhalb einer gewissen Temperatur tatsächlich offenbart. Bei allen anderen Temperaturen, die niedriger sind, ist die Symmetrie gebrochen. Das heißt, wenn wir in einem Experiment wie diesem Large Hadron Collider, das ist das, was jetzt am CERN gebaut wird, da sollen nämlich Protonen aufeinander geschossen werden und bei diesem Aufeinandertreffen von Protonen in einem 26 Kilometer großen Ring, also eine Riesenanlage, mit der gewaltige Energien aufeinander geschossen werden, hofft man, aus diesen Experimenten hofft man auf das Higgs-Teilchen zu stoßen. Das Higgs-Teilchen wäre der Erwartungswert des Higgs-Feldes im Vakuum. Das ist die Hoffnung. Also das ist das größte Experiment, was man in der Elementarteilchenphysik jemals gemacht hat und führt natürlich auf die allerwichtigste Frage. Wenn wir das Higgs-Teilchen gefunden haben, haben wir eine Erklärung dafür, weshalb die Elementarteilchen, die wir kennen, die Massen haben, die wir messen können. Und das ist nicht von der Hand zu weisen, das wäre eine der fundamentalsten Erkenntnisse, die wir in der Physik überhaupt machen können. Und jetzt können wir die ganz große Brücke spannen von der Elementarteilchenphysik in den frühen Kosmos. Denn wenn es stimmt, was ich Ihnen da erzählt habe, dann bedeuten hohe Temperaturen natürlich Zustände im ganz frühen Kosmos. Als der Kosmos noch ganz jung war, war er sehr heiß. Das Higgs-Teilchen gehört zu den allerersten Teilchen im Universum, die überhaupt da gewesen sein können. Und zwar nach der Spaltung der Schwerkraftwechselwirkung von den anderen dreien. Diese drei Wechselwirkungen würden durch das Higgs-Teilchen beschrieben werden. Das heißt, wir haben hier etwas vor uns, was mit Worten kaum noch auszudrücken ist, eigentlich nur noch mit Mathematik. Wir haben es mit einem supersymmetrischen Zustand zu tun, aus dem heraus sich die Teilchenmassen alle natürlich ergeben können. Ob es uns gelingt, eines Tages tatsächlich noch die Schwerkraft mit diesen drei anderen Wechselwirkungen zu vereinigen, das weiß ich ehrlich gesagt nicht, denn da müsste man Experimente machen, die das gesamte Universum betreffen. Summa summarum aber mussten wir sagen, wir haben eine Theorie, zum allerersten Mal, die es uns gestattet, ein Experiment zu machen, um diese Theorie sauber zu testen und wo wir sehr, sehr, sehr nah an den Urknall herankommen. Hier ist die Verbindung von Elementarteilchenphysik und Kosmologie und ich denke schon, dass es sich lohnen wird, diesem Experiment nachzukommen und auch herauszufinden, ob es nun das Higgs-Teilchen tatsächlich gibt, das mit 175 GeV ein ziemlich schweres Teilchen sein wird und das uns dann vielleicht verrät, warum die Dinge so sind, wie sie sind.